Schläfst du schon? Fast. Schläfst du? Nee, mir geistert da sowas im Kopf rum. Was denn? Was geistert dir denn jetzt schon wieder im Kopf rum? Du kommst ja nie zum Schlafen. Nee, das stimmt. Aber das ist auch, also, ich find's ein bisschen gruselig, aber es ist halt, weißt du, ich war letztens spazieren und bin in so einem ganz kleinen Dorf vorbeigekommen, also mit Vorgärten und so, und da standen überall diese Gartenzwerge rum. Und also ich finde ja Gartenzwerge gruselig. Warst du in Thüringen also, unterwegs oder wo? Nee, ich war mal wieder zu Hause und dann, genau, und da ist dann in den kleinen Thüringer Walddörfern stehen da relativ viele Gartenzwerge und so alle Arten, weißt du, so ein angelnder Gartenzwerg und einer, der einfach nur so da sitzt und ein Reh füttert oder irgendwie so. Und die meisten gucken aber immer die Leute an, die draußen vorbeilaufen. Und die beschäftigen sich nicht mit sich selbst. Und was ist jetzt deine Theorie? Was macht dir da Angst? Also ich frage mich erstens, wo die herkommen. Also ich meine, diese ganzen Gartenzwerge. Und warum die immer in dem Garten sind. Und weil es Gartenzwerge sind. Die ernähren sich, glaube ich, aus dem Garten. Meinst du? Die brauchen die Käfer, die halten Schädlinge ab, drum setzt du die ja ein. Also du siehst die ja. Ja, du stellst die in den Garten, dann fressen die bösen Käfer, gießen mal eine Tonblume zum Beispiel oder zeigen dir ihren Arsch, damit du das Gefühl hast, hey, hier ist Leben im Garten. Und zwar, weil ja die Gartenzwerge-Lobby, nämlich die Gartenzwerge dort platziert und dann im Grunde genommen ja die ganzen Käfer weg sind. Und deswegen müssen die Gartenzwerge dir das Gefühl geben, dass es ein belebter Garten ist. Okay. Das ist so ein bisschen quasi die Vogelscheuchenfunktion bloß für Insekten, meinst du? Nee, das ist die Vogelscheuchenfunktion für uns Menschen. Und damit sie überleben können, ernähren sie sich halt von den Käfern, von den Schädlingen. Also die sollen uns Menschen von den Vorgärten anderer Leute fernhalten, meinst du? Die sollen uns, die machen dir ja Angst, hast du ja gesagt. Die machen dir ja Angst. Also betrittst du den Garten nicht. Das stimmt. Das ist also auch so ein bisschen eine Einbruchssicherung. Das heißt, meinst du, die Leute stellen die dann nur raus, wenn sie selber gerade im Urlaub sind? Oder lassen die immer draußen stehen, die Gartenbesitzer? Das wäre ja doof, wenn du sie nur rausstellst, wenn du im Urlaub bist, dann holst du dir ein Pfefferspray als Einbrecher, besprühst schnell diese kleinen Gartenzwerge und hüpfst in die Wohnung und klaust alles. Das stimmt. Ja, das ist ja ähnlich wie früher bei den Anrufbeantwortern, die Leute gerne drauf gesprochen haben. Wir sind jetzt 2 Wochen im Urlaub und wenn die dann 2 Wochen im Urlaub sind, dann war die Wohnung danach leer. Ja. Stimmt. Und so ist das mit den Gartenzwergen. Deswegen musst du die dauerhaft draußen lassen. Deswegen schauen auch die Besitzer in der Regel ein bisschen grimmiger, weil die ja auch nicht mögen. Ne, du kannst ja nicht sagen, dass sie sagen, hey, ich habe jetzt voll Bock, mir einen Gartenzwerg in den Garten zu stellen. Wow. Meinst du, sie machen das auch eher wirklich aus reinem Besitzschutz, als dass sie die Gartenzwerge wirklich gut fänden? Das ist Besitzschutz, ganz klar. Das ist Besitzschutz. Man möchte selber so ein bisschen den Eindruck erwecken, ich fühle mich sicher, wir haben ja ein Waffenverbot in Deutschland, ja, nur als Jäger und dann muss es auch noch einsperren und das klappt ja nicht bei uns in Deutschland, zum Glück, aber die einzige Waffe des kleinen Gärtners ist im Grunde genommen der Gartenzwerg, ja, und die kümmern sich so ein bisschen um den Garten. Die fressen die Schädlinge, die kümmern sich vielleicht auch mal um die Frau des Gartenbesitzers oder den Herrn, je nachdem. Und ja, Jetzt kommen wir in so eine Theorie, weil es auch schon so spät ist, wo ich nicht hin möchte. Deswegen sagen wir, sagen wir mal so als Gesellschafter, wie man das von früher kennt, ne? Die Gesellschafterin der Gesellschafter, der einfach so zusammen Fernsehen guckt oder so mit Frau oder Mann. Zum Beispiel. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja, und deswegen sind die auch so einsam, diese kleinen Gärtner. Die treffen sich ja nur unter sich. Das stimmt. Vielleicht sind die aber auch eingeschüchtert. Also vielleicht bedrohen die Gartenzwerge die mittlerweile. Weißt du, so wie so eine Schutzgeldmafia. Und sie dürfen gar nicht mehr mit jemand anders reden, außer mit anderen Kleingärtnern, die selber eben von dieser Gartenzwerg-Mafia bedroht werden. Also eh klar ist ja, hier kommt, die haben wir auch unter unserer Fuchtel. Andererseits... Ja gut, okay, das ist natürlich wie damals in der DDR, dass man ja auch nur mit Leuten aus befreundeten Ländern im Grunde genommen sprechen durfte. Ja. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum gerade in Thüringen und noch in den ostdeutschen Ländern Gartenzwerge sehr, sehr stark verbreitet sind. Das kann natürlich so sein. Wenn das, das so ist, das musst du mir sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich bin jetzt hier in Stuttgart zum Beispiel, habe ich jetzt noch nicht so viele Garten, also schon immer mal wieder vereinzelte, aber die sehen mehr so, also die sehen oft schon so ein bisschen runtergekommen aus, also mehr so, als wären die so von ihren eigenen Leuten verprügelt worden, als weil sie aussteigen wollten oder so, weißt du? Ja, das ist diese westliche Gesellschaft. Ja, und dann hast du natürlich noch so dieses Gefälle, also Viele Gartenzwergbesitzer haben halt das Problem, dass sie einfach immer wieder neue Gartenzwerge auch kaufen müssen. Also du kannst ja nicht einfach, das ist ähnlich wie die Mafia eben verlangt von Gastronomiebetrieben, kauft San Pellegrino, dann... Dann schützen wir euch, musst du, damit die Gartenzwerge vielleicht auch nicht die Frau oder den Mann. Mit der Gartenhake und so, ja. Zum Beispiel. Ja, aber ich meine, in so einem Garten, ich meine, so Gärten bieten sich auch an, ne? Da hast du ja reichlich Erde, wo du Leute drin verbuddeln könntest, die nicht spuren. Und weiß man's? Weiß man's. Eben, und ich glaube, dass wahrscheinlich wir müssen ja von der Vergangenheit sprechen, weil das ist ja jetzt aktuell, sind die ja schon sehr, sehr klein, ne? Ja, das stimmt. Zurückgedrängt. Wahrscheinlich wollten die auch mal die Weltherrschaft an sich reißen. Ja, da war irgendwie der ein oder andere, der dann eben sagte, hey, ich instrumentalisiere diese Gartenzwerge und was halt ihr Ende war, sag ich mal, ist dann die Technologisierung, also sprich so die ganzen Geschichten um Internet, ja, damit kommen die Gartenzwerge nicht klar, weil die haben ja viel zu kleine Hände auch, ja, und so ein Smartphone ist ja jetzt auch nicht günstig, da war die durch Wachsung der Gesellschaft, die mit Fäden quasi, der Durchzug durch die Gesellschaft mit Gartenzwergen damals sehr hoch und wo findet man heute noch Gartenzwerge? Irgendwie in manchen Fruit-Biel-Jule-Apps, aber ansonsten haben es nur ganz wenige geschafft in Kim Possible oder so ähnlich gibt es auch Gartenzwerge, aber grundsätzlich glaube ich, dass es da eben ganz, ganz wenige Gartenzwerge gibt, die es überhaupt in der App geschafft haben und die ist halt auch sofort gelöscht. Und wie möchtest du die Gesellschaft jetzt noch unterjochen, wenn kaum noch Gärten da sind, zum Beispiel auch? Ja. Also wir wissen ja bekanntlich, der Garten stirbt. Ja. Mhm. merkt man ja auch an den Bienen, die ja auch sterben. Das hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und weil natürlich auch je mehr Garten du hast, desto mehr Stechmücken hast du ja. Und deswegen gibt es halt auch immer weniger Raum für den Gartenzwerg. Ja? Außer in einem kleinen, also sämtliche Gartenzwerge sind ausgerottet, außer in einem kleinen Dorf in Thüringen oder in einem in einer Region oder in Thüringen. Und in einer Schrebergartenanlage. Genau. In Thüringen, ja. Ja, das stimmt schon, die haben den Anschluss verpasst, ne? Also dieses digitale Zeitalter hat die echt abgehängt. Meine, die kommen wieder so ein bisschen, ne? Also es gibt jetzt ja wieder diese autonomen, kulturellen Gartenpatenschaften, also wo man mit einem Bauern quasi zusammen, oder auch in Berlin gibt es das, dass du auf dem Tempelhofer Feld eine, keine Ahnung, 30 Quadratmeter große Gartenlandschaft hast, wo jeder so ein Quadratmeter hat. Aber da ist halt kein Platz für den Gartenzwerg. Ja. Nee, das stimmt. Ist ja alles immer effektiver geworden jetzt, ne, mit der Bewirtschaftung so. Da hast du einfach nicht mehr. Ja. Und nicht mehr die Freifläche. Ein Gartenzwerg kann sich ja auch nicht von Kleidern oder Zucker ernähren. Ja, sondern der muss sich einfach mit Schädlingen vollfressen, weil ansonsten klappt das halt nicht. Ne? Sonst, das ist halt die Lieblingsspeise von so einem Gartenzwerg. Ja, ja, Gott sei Dank gibt es die noch gratis immerhin, ich meine. Ne? Ja, grundsätzlich. Also so. Ja. Ja. Ja, und ich meine, wahrscheinlich die Gartenzwerge, die wir in den Gärten sehen, sind wahrscheinlich auch nur so die unterste Stufe der Hierarchie wahrscheinlich in der Gartenzwergmafia, ne? Also so die Bosse, die das große Geld einstreichen dann, das Schutzgeld, die siehst du ja wahrscheinlich auch nie. Also. Aber wo sitzen die? Also ich glaube ja fast, also was ich mir vorstellen könnte, ist ja, dass gar nicht selber Gartenzwerge sind, sondern eigentlich Heinzelmännchen. Aus Mainz. Ja, also weißt du so, die sind ja, also es gibt ja Geschichten über die Heinzelmännchen, dass die immer so den Leuten geholfen haben und so. Hm. Aber die sind jetzt auch schon richtig alt. Also wann hat man das letzte Mal von einem Fall gehört, wo Heinzelmännchen Leuten irgendwie geholfen haben? Ich habe ja so eine andere Theorie noch dazu. Okay. Ich glaube ja, dass der Chef der Gartenzwerge war Heinz Schenk. Und Heinz Schenk? Heinz Schenk. Und der ist ja leider von uns gegangen. Ja. Und deswegen gibt es jetzt auch weniger Gartenzwerge in den Gärten. Du meinst, die sind ihm gefolgt, dass er von uns gegangen ist? Nee, sondern du hast dann keine Bestimmung mehr. Wer soll denn dir, also wenn du so hörig bist gegenüber einem bösen Boss, was sollst du denn tun, wenn der dann nicht mehr da ist? Und wenn du es nicht gewohnt bist, nach oben zu kommen und eben hier zu sagen, ach du, ich möchte hier mal die Führung machen und dann sagen die anderen, ja, aber ich habe doch sogar eine Hake, ja, oder der Nächste sagt, ich habe sogar eine Schaufel und schau her, ich kann dir sogar meinen Arsch rausstrecken, dann ist es ja ganz schwierig zu sagen, wer jetzt der neue Leiter ist. Und das war in den 80er und 90er Jahren Heinz Schenk. Meine Theorie. Ja, das würde erklären, warum die da auch so eine Hochzeit hatten, ne? Also die Gartenzwerge in der Zeit. Ich meine, da waren die ja verbreitet wie sonst was. Also da konntest du ja um keine Ecke biegen. Wenn da ein Garten war, war da auch ein Gartenzwerg. Das stimmt. Oder zwei. Oder zwei. Also wenigstens einer halt, ne? Also die waren ja dann gerne auch mal in Gruppen unterwegs. Also da gab es ja richtig Versammlungen von Gartenzwergen. Ja, mit ihrem Schneewittchen. Also ja. In einem Garten, den ich kenne, war noch ein Schneewittchen. Das wurde wahrscheinlich gekauft, damit eben nicht die Hausherren, ne? Ja. Ja. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ja, und ich meine, also der Hausherr wird sich dann 7 Zwergen gegenüber gesehen haben, die gesagt haben, deine Frau oder ein Schneewittchen. Und also gegen 7 Zwerge musst du erstmal ankommen. Vor allem eigentlich eine Frechheit, dass es nur ein Schneewittchen gibt für 7 Zwerge. Das stimmt allerdings. Was ist denn das für eine, was ist denn das für eine ausgeglichene, also das ist doch. Naja, aber vielleicht hat da ja dann der Hausbesitzer verhandelt. Und also vielleicht haben die Zwerge 7 Schneewittchen haben wollen. Und er hat gesagt, also nee, hör mal, ihr bedroht hier eine Frau, also meine eine Frau. Da kaufe ich doch nicht 7 Schneewittchen, um die zu schützen. 1. So. Weißt du, so wie bei Geiselaustausch hast du ja auch eine Geisel gegen eine andere. Nicht irgendwie eine Geisel gegen 10 andere Geisel. Oder ist vielleicht das Schneewittchen eigentlich der Chef? Wie so eine Bienenkönigin, ja, wie so eine Bienenkönigin, und die einzelnen Zwerge wuseln um sie rum. So die natürliche Chefin, würde ich das bezeichnen, ja. Deswegen braucht sie auch mehr so viele Untergebenen und hat, deswegen gibt es auch kein zweites in der Hierarchie. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch so rum. Und es darf gar nicht jeder, also wir reden hier ja von den Bauern, ne? Bei einem Schachspiel wären die Gartenzwerge so die Bauern der ne? Ach, den einen opfern wir mal wieder, nur damit ich besser an den König rankomme und an die Königin. Ja. Ja. So ist es eben auch hier, ja. Also so habe ich das auch noch nicht gesehen, das stimmt. Spannend. Aber es klingt logisch, also ich meine, ne, anders wäre es ja nicht zu, also allein dieses Missverhältnis von einem Schneewittchen auf 7 Zwerge ist ja anders schier nicht zu erklären. Ja, also ich sag mal so, ein Schneewittchen mit Männerüberschuss, vielleicht möchte das Schneewittchen ja auch, ne? Also. Ja. Ja, ich meine, unpraktisch ist das bestimmt nicht. Also kann immer einen zu Hause behalten und die anderen dann eben arbeiten schicken auch. Also ohne, dass da jetzt irgendwie eine Diskrepanz entsteht zwischen Wirtschaftlichkeit oder ähnlichem so, ne? Ja, und der Gartenbesitzer kann immer noch unterdrückt werden. Also das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das Schneewittchen eben auch tatsächlich so die Kontrollinstanz, ob die verschiedenen Heinzelmännchen oder eben auch Gartenzwerge wirklich dem Ganzen gerecht werden, ja. Ob da wirklich alles in Ordnung so läuft und so, das liegt wahrscheinlich daran. Ja. Ja, wahrscheinlich hat sie echt so die Rolle von M im MI6 bei den James Bond-Geschichten, so weißt du, so. Es gibt ja einen Haufen Agenten. Jede Menge Agenten, aber halt nur so einen Boss oben drüber, der so guckt, dass alles läuft. Also. Also vielleicht ist es aber auch, also vielleicht sind die Gartenzwerge auch tatsächlich wie so ein Geheimdienst. Die dann halt spionieren, weißt du? So, also ich meine so ein... Ja, also vor allem ist es, glaube ich, wichtig, deinen Respekt zu behalten vor Gartenzwergen. Auf jeden Fall. Und nicht anzufangen, die waren ja früher sehr niedlich und süß und deswegen hat man die gekauft und damit hat man sich das Böse ins Haus geholt. Oh ja. Nee, wenn du mit einem anfängst, nee, das Kreuzgefährlich darf man auf gar keinen Fall machen, hast du völlig recht. Ja. Da muss man echt einen Riegel vors Gartentor schieben, dass die nicht reinkommen. Ja, oder rauskommen. Ja, oder raus, genau. Kannst du denn jetzt besser schlafen? Tja, ich werde es versuchen. Immerhin kann ich sie jetzt besser einschätzen, die Gartenzwerge. Na, das ist doch schön. Ja. Und immer dran denken, manchmal muss man auch ein bisschen brav sein. Das stimmt. Ein bisschen. So, ich komme rüber und kuschel mich noch ein bisschen an dich und dann schlafen wir, okay? Das klingt sehr gut. Schlaf. Gute Nacht. Nacht. Schläfst du schon?